Erster für den Chorleiter. Nach der Melodie Stumme Taube in der Ferne. Ein Lied von David. Die Philister nahmen ihn in Gat gefangen. Zweiter, hab Mitleid mit mir, Gott. Menschen greifen mich an. Krieger bedrängen mich immerfort. Dritter, meine Feinde greifen mich immerfort an. Viele Menschen kämpfen gegen mich. Vierter, wenn ich Angst habe, vertraue ich auf dich. Fünfter, ich lobe Gottes Wort. Ich vertraue auf Gott und habe keine Angst. Was können Menschen mir antun? Sechster, sie schaden mir immerfort. Ihre Gedanken sind immer böse gegen mich. Siebter, sie versammeln sich und warten. Sie beobachten, wohin ich gehe. Sie wollen mein Leben nehmen. Achter, bestrafe sie für ihre bösen Taten. Gott, besiege die Völker in deinem Zorn. Neunter, du weißt, wie oft ich fliehen musste. Du hast meine Tränen gesammelt. Du hast sie in dein Buch geschrieben. Zehnter, meine Feinde werden fliehen, wenn ich rufe. Ich weiß, dass Gott mir hilft. Elfter, ich lobe Gottes Wort. Zwölfter, ich vertraue auf Gott und habe keine Angst. Was können Menschen mir antun? Dreizehnter, ich muss halten, was ich dir versprochen habe, Gott. Ich will dir Opfer bringen, um dir zu danken. Vierzehnter, du hast mein Leben vor dem Tod gerettet. Du hast meine Füße vor dem Fallen bewahrt. So kann ich vor Gott leben.